Als die Römer frech geworden sind, sind, sind, sind, sind, sind, zogen sie nach Deutschlands Norden. Sind, sind, sind, sind, sind, sind, vorne mit Trompetenschall. Ritter, General, Feldmarschall. Herr Quintilius Varus, va, Herr Quintilius Varus, da-da-tank, in dem Teutoburger Walde, sing, hu, wie pfiff der Wind so kalde, sing, Raben flogen durch die Luft, und es war ein Moderduft, wie von Blut und Leichen. Wow, wow, wow, wow, wow. Wie von Blut und Leichen. Schnellerteng, schnellerteng, schnellerteng, reng, deng, deng. Nur in Rom war man nicht heiter, sondern kaufte Trauerkleider. Gerade als mein Mittagsmahl, Augustus saß im Kaisersaal, kam die Trauerbotschaft. Wow, wow, wow, wow, wow, kam die Trauerbotschaft. Schnellerteng, schnellerteng, schnellerteng, reng, deng, deng. Nun spielt heute das Straußorchester, feiert hier mit euch Silvester. Sing. Hinten mit Trompetenschall. Bratschen, Flöten überall. Und die erste Gabe. Da-da-da-tang, da-da-da-tang, da-da-da-tang, da-da-da-tang, da-da-da-tang, da-da-da-tang.